genau wie TF, ein Mikrofon vom ersten bis zum letzten Ton. Eine Welt für Freaks mit meinem Flow. TF ist das, wir haben so viel Reime drauf, darauf kommt er nicht mehr klar, denn wir sind Thronfolger. Wo wir auch sind, wird das Mikrofon gerappt, gecheckt. Wir sind außergewöhnlich musikalisch fett, mit oder ohne Fact, chillig Rap. Mit Technik kann ich jetzt nicht lassen, dir die Ohren voll zu rappen, mich nach vorn zu tasten mit meiner Aufgabe. Ich hab da noch eine Frage zu dem, was ich sage oder vorschlage. Wenn ich mich hier vorspiele, bade dir an den Nerven, Nagel, kleiner Knabe ohne Gnade, wie eine Hyperbade mit der Reime Garantie, Karte mich einlade, dir etwas vortrage. Tausend Rapper, doch nur eine Crew. Tausend Rapper, und staunt du bist du. Tausend Rapper, das ist nicht nur zu. Tausend Rapper, du Rapper, und was machst du? Hört ihr diese beiden, die flowen und stylen, setzen ihre First Line, ja, zieht's euch rein. Den Rhyme, den Beat, alles geht von allein. Das Cap sitzt schief, ja, das soll wohl sein. Dicke Hose, Baggy Style, T-Shirt mit dem Joker Smile, Teil durch zwei Style, geil, wenn ich feil. Bisschen unterschiedlich und ein bisschen gleich, ein bisschen braun, ein bisschen bleich, so gründeten wir unser Königreich. Hier lassen uns nix sagen, werden alle überragen. Hier könnt ihr unsere Tracks runterladen, gehören nicht zu den Deppen, die mal schnell die dicke Knete wollen. Wenn's nicht klappt, Pech gehabt und noch einen rollen. Sind glücklich, wie es ist, wieso sollen wir was ändern? Braucht keinen Plattenvertrag, landen eh auf jedem Sender. Bild ist ein Star, fragt ihr, wer sind diese Musiker? T-Shock und Blow, ja, das sind die beiden Tonfolger. Der Tempo ist steil und wir sind nur 2 von 1000 Rappern. Viele werden fallen, aber ein paar werden weiter klettern. 1000 Rapper, doch nur eine Crew. 1000 Rapper, und staunt du bist du. 1000 Rapper, das ist nicht nur zu. 1000 Rapper, du Rapper, und was machst du? Sind bereit die Chart zu übernehmen, aber 500 zu bekifft, um Studio zu sehen. 500 fangen an, kleinen Geld zu zählen, um bei blöden Hardrocken auf die Demo aufzunehmen. 200 Greenhorn scheitert an Problem, statt mit Hans Franz Hans Freestyle mit Text abzugehen. Sinn gehen, Geld nehmen, Shit nicht zu eng sehen. 100 Rapper schreiben Autogramme, so wie Strophen auch unter dem Papierkram von Vertragsidioten. Ich bin krass für diesen Kids, die stylen wie noch Riesen, wird verstehen, nix vom Geschäft, miete Tricks, ich lande bloß die Riesenhit. Der schlechteste Abischnitt, bringt die Party mit, wohin führt alles mit einem Doppelklick, der aus glatt als wie Kati wird. Das haben sie sich nicht sofort gestellt und die Ota schon gefällt, wenn eine Stadt auf Welt auf 2, 3, 5, 6, 6 und wie gefällt's? Und wie gefällt's? 1000 Rapper, doch nur eine Crew. 1000 Rapper, und staunt du bist du. 1000 Rapper, das ist nicht nur zu. 1000 Rapper, du Rapper, und was machst du? Rapper müssen wir noch hören, die mit ihrem Bullshit unser Gehör zerstören. Leute, Leute, seid doch mal ehrlich zu euch selbst. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass euch euer eigener Shit gefällt. Ihr wollt nur cool und fresh und tight sein. Doch beim ersten Reim fangen die Leute an zu schreien. Kein Wunder, eure Tracks sind zu schrecklich. Wenn ihr mit dem Cover vorne fertig seid, weg nicht. Die andere Hälfte von den Rapper zieh ich mir sehr gerne rein, weil die dopen Typen flashen mit dem Flow und mit dem Style. Einfach geil, es gibt so viele Styles, so viel Kreativität und so viel Fleiß. 3/4 sind high, mit Liebe dabei. 1/5 zu breit vom kleinen runden Teil. Andere wollen Texte schreiben, aber es geht nicht. Sie können nicht auf Beats rappen, das ist zu wenig. Lasst es sein und sucht euch ein neues Hobby. Hier hast du 10 Cent, man holt den Lobby. 1000 Rapper, doch nur eine Crew. 1000 Rapper, und staunt du bist du. 1000 Rapper, das ist nicht nur zu. 1000 Rapper, du Rapper, und was machst du? Und was machst du?